uns richtig gut über die Deutsche Bahn echauffiert. Kann man ja immer sehr gut. Es war richtig schön. Donaukurier von Dortmund. Zur Weiterfahrt nach Wien Westbahnhof. Meldet den Ankunft zur Zeit eine Verspätung von etwa 50 Minuten voraus. Man muss sich schon viel zu lesen mitnehmen. Man muss sich schon viel zu lesen mitnehmen auf eine lange Zugfahrt. Choosing Deutsche Bahn Today. Verspätungsfreuden im ICE. Ein Feature von Ulrich Land. Die Bahn ist höchst zuverlässig, munkelt man in Fachkreisen. Höchst zuverlässig verspätet. Indes, noch nicht lange her, da ist der geplagte Autor des Nachts von Südtirol bis ins Rheinland gefahren mit der Bahn. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich war pünktlich. Auf die Sekunde genau um 6.43 Uhr, wo ich um 6.43 Uhr zu landen anvisiert hatte. Machen Sie das mal mit dem Auto. Ihre Ankunftszeit über eine Strecke von 863 Kilometer minutengenau einhalten. Der Anspruch aller unserer Mitarbeiter und natürlich unserer Kunden ist, dass wir pünktlich wie die Eisenbahn sind. Tut mir äußerst leid, aber ich kann in das übliche Klagelied auf die Verspätung nicht einstimmen. Blöd. Aber mein Verspätungskonto nimmt sich, abgesehen von ein paar wenigen Ausreißern, echt bescheiden aus. Für die Interviews zu dieser Sendung habe ich 3.923 Bahnkilometer zurückgelegt und auf die gut 32 Stunden Fahrzeit kamen 27 Minuten Verspätung, mithin eine Zugabe von 1,4% auf die planmäßige Fahrdauer. Die Bahn ist ja eigentlich der Inbegriff der Zuverlässigkeit, auch wenn sie das nicht unbedingt erfüllt. Fragt sich, wie kommt die Bahn dazu, dieses Label auf der Stirn mit sich durch die Gegend zu fahren? Kein Vehikel, an das man solche Pünktlichkeitserwartungen stellen würde, wie an die Bahn. Selbst schuld. Schließlich war die Bahn es, die krummen Zeiten einführte und damit massiv ins Alltagsleben eingriff. Indem von Stund an exakte Minutenzahlen eine Rolle spielten. Eine Zeitangabe wie 11.27 Uhr suggeriert Pünktlichkeit auf die Sekunde. Ich habe mal ein Interview gehabt, wie hieß der frühere Präsident der Industrie- und Handelskammer, Industrie, Rogowski hieß der. Und der sitzt in Heidenheim. Und der Zug nach Ulm hatte Verspätung. Das heißt, sie haben einen Anschlusszug nicht bekommen. Und so einen wie Rogowski, den kann man nicht sitzen lassen. Und hat mich ins Taxi geschwungen, ich glaube 70 Euro. Dann standen wir erstmal im Stau und sind dann nach Heidenheim, das ist wohl eine kleine Straße gewesen, die kannte jetzt keine. Alle zuckten mit den Schultern. Und bin dann zu spät gekommen, 10 Minuten, völlig verschwitzt. Und er ganz locker, und ja, kann passieren, beruhigen Sie sich erstmal. Ne? Der Fahrplan ist Gesetz. Eisenbahner duldet keine Abweichung. Er zwingt die unbedingte Pünktlichkeit. DDR-Reichsbahn-Plakat von 1956. Wehe, wenn die Bahn an diesem Punkt, am Zeitpunkt versagt. Wenn die Züge ihrem eigenen Anspruch hinterherfahren. Wenn der ICE sich quasi selbst als fahrendes Versprechen von opulentem Zeitgewinn zurücknimmt. Dann kann die DB sich auf Ärger, Häme und Entschädigungsforderungen verlassen. Gegen keinen anderen Makel fährt die Eisenbahn so emsig, so hartnäckig und so oft scheiternd an, wie gegen den der Unpünktlichkeit. Also da sind ungefähr, nageln Sie mich nicht fest, aber bundesweit 300 Mitarbeiter beteiligt an diesem ganzen Prozess. Thomas Lutz, Leiter der Fahrplanabteilung der Betriebszentrale Südwest. Wir reden bundesweit von ca. 60.000 Trassen, die dann in diesem komplexen Gebilde koordiniert werden müssen, um dann eben in einem Guss dann ein Fahrplan am Ende des Tages zu sein. Und die Kollegen Fahrplaner? Wie man das früher wirklich mit einem weißen Blatt gemacht hat, mit Bleistift und Lineal das Ganze eingezeichnet hat. Und dann auch so Muster-Fahrplantabellen, wie lang braucht man eigentlich von einem Bahnhof zum anderen. Und heute rechnet der Computer das alles aus auf die Zehntelsekunde. Also es ist schon Wahnsinn. Ja. Beziehungsweise Mathematik. Also diese Formel, diese fahrdynamische Berechnung, da fließen eben die Streckenparameter ein, Steigungen, Radien, also Kurven. Und die Parameter des Zuges, Last, Länge, die Lok, die da vorne dran ist, da wird dann aufgrund der Reibungseigenschaften berechnet, ob die Züge jetzt steiler oder eine flachere Zeitweglinie haben. Summe, Produkt, alles dann. Großen Bruchstrich noch dazwischen. Ja, im Verantwortungsbereich der Deutschen Bahn liegen weit über 100.000 Uhren. Udo Kampschulte, DB-Pressesprecher in Nordrhein-Westfalen. An allen Bahnhöfen sind die Uhren, auf jedem Bahnsteig sind sie mehrfach und teilweise noch in den Bürogebäuden. Das, sagen wir, gespannte Verhältnis der Bahn zur Zeit ist ein historisch gewachsenes Phänomen. War es doch die Eisenbahn, die Ende des 19. Jahrhunderts die Synchronisation der Zeit besorgte. Denn natürlich funktionierten die versprochenen Anschlüsse nur, wenn die Zeitmessung allerorts einheitlich und verlässlich war. Für einen reibungslosen Ablauf mussten die Uhren in Frankfurt an der Oder genauso ticken wie die in Frankfurt am Main. Damit wurde die Bahn zum eigentlichen, zum kontinentweiten Uhrwerk. Der Zeiger der großen Bahnhofsuhr weist bald auf 9:30. Alles ist voller Erwartung. Das rote Fähnchen am Eingang des Bahnhofs winkt, die Glocke tönt. Jetzt kommt er, der feuersprühende Drache. Und das Pfeifen der Lokomotive tönt furchtbar wieder im Gewölbe des Bahnhofs. Aus dem Morgenblatt für gebildete Leser um 1840. Bis dahin hatte landauf, landab jeder Ort seine eigene Zeit. Mittag war, wenn die Sonne am höchsten stand. In Köln 20 Minuten später als in Berlin. Was allerdings niemanden aufgeregt hat, weil es niemand gemerkt hat. Was sind 20 Minuten, wenn man mit der Postkutsche tagelang unterwegs ist? Über allem thronte die Bahnhofsuhr. Ingolf Leuchel, DB-Beauftragter für den Großraum Berlin. Die Zeit musste stimmen über die sogenannte EFK, Europäische Fahrplankonferenz, die einmal im Jahr stattfindet. So ist die mitteleuropäische Zeit entstanden. Das war der riesige Fortschritt für die Bahn, dass man sehr wohl einen Fahrplan machen kann, nachdem man dann auch fahren sollte. Und damit tickte die Bahnhofsuhr den neuen Zeitgeist der Pünktlichkeit in die Köpfe der Zeitgenossen. Nicht von ungefähr wurden praktisch zur gleichen Zeit in den Fabrikhallen Uhren aufgehängt, die die Arbeiter einer verschärften Zeitdisziplin unterwarfen. Die Diktatur der Pünktlichkeit war bestens geeignet, die Diktatur des Proletariats zu verhindern. Meine Damen und Herren, zurückbleiben bitte. Die Spitze der nach Art des preußischen Beamtenapparats hierarchisierten Uhrenpyramide, die Zeitzentrale des Reichs, wurde mit der Sternwartenzeit versorgt, um diese dann top-down durchzureichen. Dabei hatte jeder Bahnhof nur eine wirkliche Uhr, die unter der Obhut des Bahnhofsvorstehers tickte. Und etliche Nebenuhren, die aber nicht selbstständig die Zeit maßen. Im gesamten deutschen Gebiet wurde um 8 Uhr ein Zeitzeichen über sämtliche Morseapparate der Bahn gegeben. Uhrensammler Gerrit Eckhardt. Und so hat man also in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg bis kurz danach über die Morseleitungen bei der Bahn die Hauptuhren synchronisiert. So dann schickte die Mutteruhr eines jeden Bahnhofs einmal pro Minute einen elektrischen Impuls an die Nebenuhren, der den Minutenzeiger mit Schwung einen Strich weiterschob. Der sogenannte Minutensprung. Und es galt und gilt bis heute die hehre, eherne Maxime: Abfahrt des Zuges, exakt beim Minutensprung der fahrplanmäßigen Startminute. Neuerdings wird der Kontakt zwischen den Mutteruhren der einzelnen Bahnhöfe und der Zentraluhr nicht mehr über ein Spinnennetz aus kilometerlangen Kabeln hergestellt, die Zeit kommt nicht mehr aus der Steckdose, sondern als digitales Funksignal von der Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Der Minutensprung aber bleibt Minutensprung, auch in digitalen Zeiten. Dieses anachronistische Insignium der chronometrischen Genauigkeit, das über die Jahrzehnte zum Corporate Identity-Merkmal avancierte, lässt man sich trotz eines gewissen technischen Mehraufwands nicht nehmen. Wenn Sie die Infrastruktur gleichmäßig auslasten müssen, und dann kommen Sie in immer wieder ein selbes Intervall, zu Deutsch Takt. Wir sind 1979 im Mai gestartet mit 4 Intercity-Linien durch das westliche Deutschland, die sich an 5 Punkten gegenseitig verknotet haben: Hannover, Dortmund, Köln, Würzburg, Mannheim. Wo viele sagten, das wird nie was. Das hat vom ersten Tag an geklappt wie ein Uhrwerk. Donaukurier von Dortmund. Zur Weiterfahrt nach Wien-Westbahnhof. Melde den Ankunft zur Zeit. Minute voraus. Ähnlich antiquiert wie der Minutensprung sind an der Schnittstelle zu den Fahrgästen noch andere Überbleibsel des alten Bundesbahnbeamtenapparats zu beobachten. Etwa die amtsdeutschen Lautsprecherdurchsagen und Begrifflichkeiten, der vielbeschworene Personenschaden beispielsweise. Oder Sätze wie Über Ihre Anschlusszüge werde ich Sie zu gegebener Zeit informieren. Oder besonders erlesen S8 nach Haltern am See. Planmäßige Abfahrt 12.53 Uhr. Fällt heute aus. Die unübertroffene Ignoranz einer Lautsprecherdurchsage. Ohne jede Begründung, ohne Ausweichempfehlung, zusammengebastelt aus offenkundig automatisierten Sprechbausteinen. So geschehen nicht auf einem abgelegenen Milchkannenbahnhof, sondern im Wuppertaler Hauptbahnhof, Anno Domini 2014. Auch wenn sich in den letzten Jahren die Informationspolitik des Scheiterns bei der Bahn deutlich gebessert hat, es gibt sie immer noch, diese Durchsagen, die den Fahrgast im Regen stehen und die eigene Ohnmacht bestaunen lassen. Zug fällt aus. Was soll er dieser Hausschnausetzung entgegensetzen? Er kann niemanden dafür zur Verantwortung ziehen, denn die Dame da in ihrem Lautsprecher ist unüberhörbar nicht mehr als ein automatisiertes Phrasenpuzzle. Ein Schaffner ist nicht greifbar, ein Bahnsteigmanager noch weniger. Jedes Aufbegehren zwecklos. Eine schnöde Automatenstimme duldet keinen Widerspruch. Sie spüren, dass Sie in fremden Händen sind und nicht mehr so richtig durchschauen können, was da eigentlich passiert. Gerd Aschoff, Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn. Sitze ich am Steuer eines Autos, bin ich immer irgendwo eigenverantwortlich unterwegs. Sitze ich da hinten im Zug, kann ich immer viel darüber spekulieren, ob da irgendein Butzemann auf dem Stellwerk oder auf der Lok oder wo auch immer gerade ein böses Spiel mit mir spielt. Andererseits steht dieser obrigkeitsstaatliche Restbestand für Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit. Wenn es hier mit deutsch-amtlicher Akribie zugeht, dann muss das Ganze mindestens so genau funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. Der tradierte Pünktlichkeitsanspruch fühlt sich bestätigt. Nicht ausgeschlossen auch, dass man bei der Umstellung der verbeamteten Bahn auf einen Konzern hier und dort etwas Pünktlichkeitsrelevantes vergeigt hat. Wahnwitz der Privatisierung, da wird der Markt als allein selig machender Popanz aufgebaut und sehr viel Personal entlassen. Also diese Privatisierung wurde unter dem Eindruck einer größtmöglichen Effizienz realisiert. Unsere Vorväter, die haben einfach ein enormes Netzwerk geschaffen und das wird jetzt einfach verfespert und man kümmert sich um die Rennstrecken. Die Tatsache, dass die Bahn bekanntlich nicht von den Gleisen runterkommt, hat den ungemeinen Vorteil, dass die Störfaktoren entschieden geringer ausfallen als etwa auf der Straße. Schienenbindung verspricht a priori Zeitbindung. Fasziniert mich einfach das System Eisenbahn. Es ist ja kein chaotisches System wie Straßenverkehr, sondern es ist ein durchorganisiertes System. Ottmar Huppmann, Vorsitzender des Breisgauer Eisenbahnfreunde e.V. Und zwar wirklich durch und durch organisiert. Die verführerische Idee, das wohlgeordnete H0-Weltlein des Modelleisenbahners, lasse sich nahtlos auf die große, weite Wirklichkeit übertragen. Die schienenratternde Fantasie, dass das schwere Eisen auf rasenden Rollen beherrschbar und dass mit ihm die Welt beherrschbar sei. Vor allem bestärkt durch die Vorstellung, dass es zeitgenau einzupassen sei in die Abläufe der Zeitläufe. Indes? Stellwerksausfälle gibt's auch mal. Oder eine Weiche geht mal nicht, oder die Drehscheibe gibt mal den Geist auf. Selbst bei denen, die die Welt nachbauen, gibt es Imponderabilien über Imponderabilien. Kein Tag im Leben eines Modellbahners ohne Störung. Schon bei diesem Klein-Klein-System, diesem Abbild des Vorbilds, dass das Kind im Manne zu Tränen rührt, dass die Wirklichkeit als Machbarkeit erscheinen lässt und einen selbst als machtvollen Macher. Wir haben auch so empfindliche Bauteile wie Lichtschranken. Dann kann es natürlich passieren, dass sie erstmal unter die Anlage müssen wieder, um das zu beheben. 14 Minuten Verspätung. Grund dafür Verzögerungen im Betriebsablauf. Es gibt leider dann auch unangenehme Störungen. Personen im Gleis, was immer das heißt. Zum Beispiel, da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu Personen im Gleis, um es nicht näher zu erläutern. Ja, dann wird die Strecke erstmal gesperrt. Das sind aber Fälle, die jeden Tag leider passieren. Pro Tag verzeichnet man bei der Bahn 3 bis 5 Personen, die sich vor den Zug werfen. wobei die genaue Zahl nicht bekannt gegeben wird, um nicht auch noch Nachahmungseffekte heraufzubeschwören. Ein Bahnhof ist einer der großen mythischen Orte unserer Zivilisation. Also der mythische Ort der Geschwindigkeit, der Mobilität, auch des technischen Fortschritts, der großen Gefühle, der Tränen, des Abschieds, der Tränen, des Willkommens. Aber es ist dann letzten Endes bei solchen Vorkommnissen auch ein Ort der Enttäuschung und des Vertrauensverlustes. Und man ist dem hilflos ausgeliefert. Ja, und dann kommt die Durchsage, wir danken für Ihr Verständnis. Und mein Verständnis haben Sie denn nicht. Wenn Verspätungen auftreten, denkt man sehr an sich. Daniel Gaschig, Freiburger Regionalvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn. Und was ist mit meiner Reisekette? Komme ich pünktlich ans Ziel? Ich ärgere mich dann, wenn ein Anschlusszug weg ist, übersehe aber, dass, wenn dieser Anschlusszug gewartet hätte auf mich, dass Verspätung für 200 weitere Reisende bedeutet hätte, die dann ihrerseits irgendwo Anschlüsse verpasst hätten. Wir haben gemerkt, deutlich gemerkt, als wir die Hochwasserbeeinträchtigung hatten, als die Elbe übergelaufen war. Da konnten wir ja monatelang nicht von Hannover geradeaus nach Berlin fahren. Wir mussten über Magdeburg umleiten. Das dauerte eine Stunde mehr. Da haben wir deutlich an Fahrgästen verloren. Die kommen zurück, die Zahlen steigen wieder. Aber das hat uns in der Kasse wehgetan. Also der Kunde reagiert verständlicherweise auf unzuverlässigen Bahnbetrieb. Deswegen ist unser größter Anspruch, wir wollen zuverlässig sein. Erstens sicher, zweitens pünktlich und drittens schnell. Die Zugzahl ist enorm gestiegen und das Netz an sich kaum erweitert. Von daher ist die Empfindlichkeit des Systems auch natürlich gewachsen. Und jetzt gibt es sehr viele Einflüsse von außen, die zwar dem Kunden herzlich wenig interessieren, wenn er auf dem Bahnsteig in Augsburg steht und friert, weil der Zug zwischen Hamburg und Hannover ein Problem hat. Aber das ist dann leider so. Das schleppt sich durchs ganze Netz. Das ist ein Abwägungsprozess. Schützt man die Leute, die schon in dem abbringenden Zug sitzen, damit die pünktlich bleiben? Roland Moosbrügger, Netzdisponent in der Betriebszentrale Karlsruhe. Oder nimmt man die, die aus dem verspäteten Zubringer kommen, noch mit der Folge, dass das Gesamtsystem dann Verspätung hat? Sie sind mit einem ICE gefahren, der von Interlaken kommt. Diese Strecke hat einlaufig über 1000 Kilometer, muss durch sehr viele Ballungsgebiete hindurchfahren, Rhein-Neckar, Rhein-Main. Muss sich die Gleise teilen mit sehr vielen Regionalzügen, mit S-Bahn-Zügen, im Raum Karlsruhe sogar mit der Straßenbahn, die Richtung Freudenstadt fährt. Ganz zu schweigen von den Güterzügen. Wir fahren überwiegend im Mischbetrieb. Ist einmal ein Fakt, wie es gewachsen ist. Es hat immer wieder Vorstöße gegeben in Richtung Trennung. Trennung ist an sich das Vernünftige betrieblich, aber es ist einfach nicht bezahlbar. Die Welt der Bahnstrecken in Deutschland ist ein wirres Geflecht aus hübschen Linien, schon weniger hübschen Verästelungen, hässlichen Knoten und noch hässlicheren Nadelöhren. Sie haben große Städte mit einem sehr stark frequentierten Hauptbahnhof. Viele Strecken führen auf diesen großen Bahnhof zu, die verjüngen sich aber. Sie bringen immer mehr Züge auf weniger Gleisbahn. Wir haben nur 6 Gleise über den Rhein in Köln, aber 10 Gleise, die auf Deutz zuführen. Das ist in Hannover genauso. Ich meine, Sie können das in Köln aufweiten, aber da muss erst der Dom zur Seite. Und das dauert natürlich. Und so ist es in Hannover auch. Sie müssten dort ganze Siedlungen abreißen, nämlich genau da, wo der frühere Bundeskanzler Schröder wohnt. Das wollen wir ja nicht. Angesichts der logistischen Komplexität eines so vielgleisigen Unterfangens, wie es der Eisenbahnverkehr hierzulande nun einmal darstellt, müsste man sich eigentlich weniger darüber wundern, dass der eine oder andere Zug zu spät unterwegs ist, als darüber, dass es so wenig Verspätungen gibt. Von den letzten 10 Fahrten, die ich gemacht habe, waren also 9 extrem verspätet mit fast einer Stunde oder auch dann darüber. Vermutlich ein Fall von gefühlt 9 von 10. So viele Sünden kann einer gar nicht begangen haben, dass er vom lieben Gott derart bestraft werden müsste. Man muss ja fairerweise sagen, zu 50% ist die Bahn doch pünktlich. Selbst das ist eher gefühlt als erfahren. Die Pünktlichkeitswerte im Fernverkehr in Baden-Württemberg liegen zurzeit bei 81%. Die Werte im Regionalverkehr liegen bei 95%. Bei der S-Bahn liegen sie bei 97%. Auch bundesweit sind im Regionalverkehr 95% und im Fernverkehr 3/4 aller Züge pünktlich. Bei über 800.000 Personenzugfahrten pro Monat. Wobei gemäß Sprachregelung der Deutschen Bahn AG auch ein Zug mit 5 Minuten 59 Sekunden Verspätung noch pünktlich ist. Erst ab 6 Minuten firmiert die Verzögerung unter Verspätung. Beim Fernverkehr ist eben die Krux, dann passiert Ihnen das in Dortmund, der Zug soll aber noch bis Berlin, dann merken Sie es auch Berlin, wobei also der 3 bis 7 Minuten Bereich, den kriegen wir hin. Darüber fängt es dann an, unangenehm für den Kunden zu werden. Kein Kunde regt sich auf, wenn er hier 6 Minuten später ankommt. Wenn aber der Anschluss nach Frankfurt-Oder oder nach Cottbus welches, dann muss eine Stunde warten, dann ist er verärgert. Und das können wir auch verstehen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Getoppt wird die deutsche Zugpünktlichkeit allerdings von der Schweiz und von Japan, wo eine halbstündige Zugverspätung ein Thema für die Hauptnachrichten ist. Meine Damen und Herren, zurückbleiben bitte. Jede Pünktlichkeitsstatistik indes nützt dem einzelnen Bahnuser wenig. Denn für ihn schaukeln sich bei weiten Touren Verspätungen und Anschlussprobleme schnell zu wachsenden Zeitschrottbergen auf, die er wie ein Schneepflug vor sich herschiebt und weiter anhäuft. Da fuhr ich mit einer Regionalbahn in der Nähe Kölns. Diese Bahn hatte 15 Minuten Verspätung. Ich erreichte also prompt auch nicht den Fernzug in Köln. Und der nachfolgende Zug hatte wiederum eine Verspätung, die dann von dem Zug in Mannheim beim Umsteigen auch nicht abgewartet wurde. Also am Ende wurden aus 15 Minuten 2 Stunden Verspätung. Fahrgasttyp Nummer 1. Der jungdynamische, ziel- und effizienzorientierte Networker. Galli-Theater, Ronald Kliff, hallo, ich grüße Sie. Ich rufe an wegen dem Präventionstheatertag in 4 Wochen in Geraberg. Umstellt von Laptop, Smartphone und 2 klassischen Handys auf dem Abteiltisch im ICE. Vor einigen Jahren noch, zu Intercity-Hochzeiten, wurde der bahnfahrende Geschäftsmann unterstützt von Sekretärin und Telefonzelle an Bord, wodurch der eine oder andere Erste-Klasse-Waggon zur rollenden Business-Plattform mutierte. Heute hat der Bürobahnfahrer all das selbst in der Hand. Roland Gräfe, bundesweit operierender Theatermanager. Heute früh hatte ich das Telefon piepsen gehabt, nebenbei habe ich noch eine Überweisung gemacht, habe dann noch eine Mail geschrieben und es ist eine große Herausforderung. Und da gibt's nur eins. Das Time-Management. Ich muss halt gucken, dass ich jede Minute effektiv nutze, um alle Sachen pünktlich fertig zu kriegen, rauszuschicken und da ist es unabdingbar, so viel wie ich unterwegs bin. Geht überhaupt gar nicht anders. Da klingelt auch schon wieder das Telefon. Griff, hallo? Wehe, wenn dem Mann eine Verspätung dazwischen kommt. Ja, wunderbar. Das freut mich, dass Sie zurückkommen. Ich wollte wegen dem Präventionstheatertag am Montag fragen. Das geht alles klar, oder? Fahrgasttypen Nummer 2 bis 4. Auf deutlich weniger Verständnis fürs Platzen der Hutschnur als der Busy Businessman darf das Pensioniersehepaar aus dem Schwarzwald hoffen, das die Tochter in Hannover besucht. Oder der Astronomiestudent mit dem raspelkurzen Haar und der randlosen Brille, der sich auf seine Klausur in Sachen Sternzeit vorbereitet. Oder der Familienvater auf Oma-Weihnachtsbesuchstour. Mit kleinen Kindern ist das irgendwie nochmal was sehr Spezielles, Verspätungen zu erleben. Wenn man schon 6 Stunden in einem Zug war, dann wird die 7. besonders anstrengend. Das ist der Schweiß, der auf die Stirn dann tritt. Daniel Gaschik. Der ökokorrekte, immer und überall Bahnfahrer mit Kind und mit Kegel. Also oft die Verspätung der Moment, wo ich mich dann fremd schäme für die Bahn. Ich verstehe, warum die Schaffner sich in ihrem Kämmerchen dann oft einschließen und gerade nicht dann präsent sind, weil sie oft selber die Information nicht haben. Das ist keine schöne Situation. Aber eben, das würde ich mir wünschen. Das würde einem es wesentlich leichter machen, Verspätung anzunehmen und dann auch nicht als einen Vorwurf an die Bahn zu richten, die ja eigentlich eine Pünktlichkeit verspricht, die kein anderer Verkehrsträger leisten kann. Meine Damen und Herren, zurückbleiben bitte. Fahrgasttyp Nummer 5. Fahre ab und zu mit der Bahn, zunehmend auch weniger, muss mich dann leider auf das Auto verlassen, denn auf die Bahn ist nicht immer Verlass. Der Professor, der auf dem besten Weg ist, sein gutmütiges Lächeln zu verlieren. Als ich vor einigen Jahren mit einer Reisegruppe von Berlin aus losfliegen wollte und ich hatte sämtliche Tickets bei mir von sämtlichen Fluggästen, aber schon in Karlsruhe hat der Zug 1 Stunde Verspätung. Am Ende waren es dann irgendwie 1,5 Stunden, das Flugzeug musste extra später starten. Also es war also extrem schwierig. Bernhard Wolf. Also ich fahre praktisch nie freiwillig, sondern immer dann, wenn ich es beruflich machen muss. Wenn es gar nicht anders geht. Also wenn es Strecken sind, für die man mit dem Auto länger als 5 Stunden braucht. Dürfte nicht ganz einfach sein, den Mann wieder zurück auf die Schiene zu holen. Fahrgasttyp Nummer 6. Bei uns ist es einfach so, dass der Takt vorgegeben wird durch die Ankunft im Endbahnhof, das Umspannen und Umsetzen und auf der Strecke selbst eventuell durch Zugkreuzung, weil auf einer eingleisigen Strecke muss natürlich der eine auf den anderen warten. Der Ingenieur, der mit dem Schatten seiner spitzen Nase als Zeigefinger den Fahrplan studiert, um dann beim Blick auf die verspätungsverheißende Laufschrift auf der Abfahrttafel besagte Nase zu rümpfen. Jörg Perband, aktives Mitglied in gleich zwei Modelleisenbahnvereinen. Man hat ein Streckenensemble, was im Vorbild so existiert haben könnte. Und darauf wird ein Fahrplan gemacht, der realistisch ist. Die Zeiten sind etwas verkürzt, 4:1 oder 5:1. Die Zeit läuft etwas schneller als im Original, weil auch die Strecken deutlich kürzer sind. Aber da muss man sich dann wirklich einem Fahrplan unterwerfen, den andere gebaut haben. Und im Zweifel heißt es dann, Uhr steht. Ja, dann wird der Fahrplan angehalten, die Uhr wird angehalten und dann wird erstmal geguckt, wo das Problem liegt und dann setzt man wieder ein. Ach, wäre die Wirklichkeit doch auch so einfach gestrickt. Wiewohl auch das Schalten und Walten eines Modellbahners ist, wie wir bereits hörten, kein Zuckerschlecken. Da kann man auch schon mal einen Rüffel kriegen. Man kann den Fahrplan ja auch mächtig durcheinander bringen. Und damit ist man nicht nur selbst betroffen, sondern auch die anderen, die ihre Züge natürlich auch über die Anlage bringen wollen. Und so scheinen einen die Modellbahnerfahrungen fürs wirkliche Leben zu wappnen. Was hilft es, aus der Haut zu fahren? Der Zug wird natürlich nicht schneller. Nein, das muss man cool und gelassen nehmen. Eine Verspätung ist da. Ja Gott, das passiert. Technik ohne Fehler gibt's nicht. Muss man einfach hinnehmen, das gehört mit zum Leben dazu. Nicht so der passionierte Ausraster. Fahrgasttyp Nummer 7. Da stiegen auf einmal diese ganzen Teilnehmer des Dresdner Kirchentags in den Zug. Der war völlig überfüllt, es war heiß. Und dann hatte der Zug auch noch Verspätung, dann habe ich den Anschluss nicht bekommen. Dieter Jantz, Autor ohne Auto. Der kam dann auch nicht, dann fuhr ein Ersatzbus und dann sollte dann in Hagen ein Zug fahren. Und der stand dann auch da und dann sah ich, wie der Lokführer ausstieg und sagte, ich habe jetzt Feierabend. Und dann habe ich die Zugbegleiterin, ich habe die richtig angeschrien, weil es so dermaßen sauer war. Schaffner, ein Job für Leute mit robustem Nervenkostüm. Oder Lokführer habe ich auch schon angestunken. Der hat in Düsseldorf gehalten, dann steht er da 5 Minuten. Habe ich gedacht, dem tue ich jetzt einen rein. Da gehe ich nach vorne hin und hab da, der hatte das Fenster auf, hab da reingerufen, ey, und hab den zusammengefaltet. Und dann habe ich manchmal so Momente, wo ich mich dann richtig reinsteige und sage, ich muss dem das jetzt sagen. Und dann habe ich mir den nicht gegriffen, aber zur Rede gestellt, muss sein. Ja, dann muss man irgendwann halt die Konsequenzen ziehen und sich ein Maserati kaufen oder was weiß ich was. Indes quasi der Gegenentwurf? Fahrgasttyp Nummer 8. Die obsessiven Eisenbahnfreaks, die schlicht nicht anders können. Ich bin fasziniert von der 103, diese alten IC-Lok, und von der E18, E19. Die Trophäenjäger balancieren auf einer wackeligen Klappleiter in den Kurven der Schwarzwaldbahn und warten fieberhaft auf jene Lok, die ihnen in der Sammlung noch fehlt. E18, E19, natürlich gibt es auch andere, die E44, aber die 103 und die E18. Eine Lok hat sicherlich eine Ausstrahlung, dann gibt es sicherlich so eine Art Thrill, also wo man so in höhere Gefühlslagen kommt. Die 103 und die E18 oder die Krokodil meinetwegen in der Schweiz, ja, also das sind für mich bezaubernde Maschinen. Etwa wenn die Höllentalbahn sich bei einem rutschigen Herbstwetter hinaufquält und ich fast schon mit der Lok mitfieber, dass sie diese Waggons da hochzieht und nicht ins Durchdrehen gerät. Oder auch eben gerade im Dunkeln, wenn die Lok in den Bahnhof einfährt. Das ist auch so ein Moment, wo ich quasi fast die Lok begrüße. Sie hat ein Gesicht, eine Lok, die aus dem Dunkeln auftaucht, hat irgendwas Warmes. Wenn die einen mit ihren 3 Augen so anstrahlt, sind die 37 Minuten Verspätung schon vergessen. Nichts, was gut ist, könnte nicht besser werden. Man kann noch einiges tun, dann sind wir jetzt aber bei dem Thema Investitionen in die Infrastruktur. Unser Engpass, die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Etwa 9 Züge pro Stunde und Richtung. Wenn Sie 60 durch 10 teilen, fahren Sie dort alle 5 bis 6 Minuten ein Zug. Das ist mal ein ICE, mal eine S-Bahn oder ein Regionalexpress oder eben sehr viele Güterzüge. Das ist gar nicht trivial. Wir brauchen 2 weitere Gleise. Wer ein ehrgeiziges Zeitkonto anstrebt, muss ein großzügiges Bankkonto mitbringen. Kostenneutral ist eine Pünktlichkeitsoptimierung bei den noch zu Buche stehenden Verspätungszügen nicht zu haben. Das kostet Geld, ja, und das macht sehr viel Freude bei der Politik vor Ort. Da wird jetzt 20 Jahre darüber diskutiert. Das eine ist das Land Baden-Württemberg, das andere ist das Land Hessen. Dann haben Sie einen Oberbürgermeister, der gehört zu den Grünen, der nächste zur CDU und der übernächste zu der SPD. Jetzt versuchen Sie, diese hopsenden Flöhe mal alle in einen Flohzirkus reinzubekommen. Jeder Anspruch ist übrigens legitim. Aber Fakt ist, wir haben bis heute diese zwei zusätzlichen Gleise nicht. An diesem Fliegenfänger hängen wir. Die zusätzliche Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim gilt bei uns somit als das wichtigste Projekt in Deutschland, was wir schaffen müssen. Das Schlimmste ist der Wagenpark. Es gibt keinerlei Reserven im gesamten Fernverkehr. Die Züge werden einfach kaputt gefahren. Sie haben von vornherein keine Wagenparkbemessung gehabt, die ordentlich ist. Es sind auch außerplanmäßige Sachen dazwischen gekommen. Eigentlich hätten diese ICE alle 500.000 Kilometer mal in die Werkstatt gehört, um den Zustand der Achsen zu überprüfen. Tatsächlich passiert das im Moment alle 30.000 Kilometer. Das bedeutet ganz klar, dass diese Züge deutlich weniger unterwegs sein können, als sie das eigentlich müssten. Aber auch die Zulassung neuer Fahrzeuge hinkt deutlich hinter dem zurück, was erforderlich ist. Der Zeitfaktor ist ein Kostenfaktor. Ist Verkehrspolitik. Und die schüttet ihr Geld bekanntlich vor allem über des Deutschen liebstem Kind, dem Auto, aus. Wenn aber an der Pünktlichkeitsfront ohne Moos nichts los ist, dann muss man an der Stellschraube des Zeitdrucks drehen. Die Züge sind auch zu eng getaktet. Und das ist mir ohnehin ein Rätsel, wie man mit 2 Minuten Umsteigezeit so viele Leute ein- und aussteigen lassen kann. Die Züge sind nicht mehr für Reisende, sondern nur noch für Geschäftsreisende gedacht, die einfach ein kleines Köfferchen haben. Aber eine Familie mit 3 Kindern und irgendwie schwerem Urlaubsgepäck, das ist immer ein Theater. Wo sollen die damit hin, nicht? Würde man die 2-minütigen Aufenthaltszeiten der Züge in den Bahnhöfen bundesweit um 1 Minute verlängern, so würde das etwa für die Strecke Freiburg-Berlin mit ihren 11 Unterwegshalten bedeuten, dass man 11 Minuten länger braucht, eigentlich überschaubar. Auf der Habenseite aber wäre mit einem deutlichen Sicherheitsgewinn bezüglich der Pünktlichkeit zu rechnen. Weniger Stress im System und in den Köpfen. Aber es ist klüger, den Zeitpuffer auf der Strecke zu haben. Im Bahnhof, wenn alle ein- und ausgestiegen sind, können Sie eben nicht eher abfahren. Wenn Sie aber nach einem kurzen Aufenthalt abfahren und haben den Puffer vor dem nächsten großen Bahnhof, dann können Sie eine Verspätung abfangen. Wir haben zwischen Hannover und Berlin 8 Minuten Reserve drin. Also wenn der Zug pünktlich fährt, dann braucht er die 250 nicht ausfahren, dann kann er mit 230 fahren. Im Umkehrschluss, wenn der Zug Verspätung erleidet, dann wird die Höchstgeschwindigkeit ausgefahren und hat der Zug wieder die Chance, seine Zeit einzufahren. Außerdem merkt der Reisende vom Zeitpuffer auf der Strecke wenig. Verdächtig lange Aufenthaltszeiten in den Bahnhöfen hingegen würden die Frage hervorrufen, warum die Züge nicht zügiger losfahren. Erneuter Protest wäre programmiert. Doch auch besagte Zeitvorräte auf den Strecken wird man wohl kaum ausdehnen. Schon gar nicht auf den großen Längs- und Querachsen in Deutschland. In den Chefetagen der Deutschen Bahn hält man von Entschleunigungsvorschlägen gleich welcher Art wenig, weil man nicht hinter das einmal erreichte Tempo zurückfallen will. Die kurzen Fahrzeiten haben die Bahn gegenüber dem Auto in den letzten Jahren schließlich wieder konkurrenzfähig gemacht. Und wer bremst schon gern? Ich glaube nicht, dass Verlängerung der Haltezeiten isoliert betrachtet der große Wurf ist. Thomas Lutz, Cheffahrplaner in der Betriebszentrale Karlsruhe. Wir sehen da eigentlich im Feintuning viele, viele kleine Dinge, die man machen muss. Die Infrastruktur, das Material, Personal. Also eigentlich alles. Dann wird es halt ein Prozess, der etwas länger dauert. Worauf freilich der Verspätungseinfahrer nicht zu warten gedenkt. Eskalationsstufe 1. Offizielle Beschwerde. Das ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Man muss sich ja dann gewisse Formulare ranziehen, dann muss man erst mal zum Schalter. Aber das ist ein sehr kompliziertes Unterfangen, von dem ich auch nicht viel erwarte. Na ja, gut, ist dann mal so gelaufen, ist ja nicht so schlimm, werter Kunde. Wir bemühen uns, tut uns leid, vielleicht kriegt man dann auch ein Sparpünktchen oder irgendwie sowas. Wie der Selbstversuch des Autos ergab, postwendend ein Schreiben mit vergilbten Entschuldigungsphrasen und einem Speisewagengutschein, in Höhe von 5 Euro. Brauche ich dann nicht. Eskalationsstufe 2. Antrag auf Entschädigung. Wenn ich dann in meinem Ruheabteil sitze und es gibt Verspätung, dann macht mir das nicht viel aus und dann kassiere ich hinterher Verspätungsentschädigung. Wie ebenfalls ein Selbstversuch des Autos ergab, auch das funktioniert. Ab 60 Minuten Verspätung werden 25, ab 120 Minuten 50% des Fahrpreises erstattet. Bei einem Aufwand, den man sich allerdings in Online-Zeiten etwas geringer vorstellen könnte. Indem etwa die Schaffner im Zug schlicht die Bahncard der Verspätungsgegeißelten durch den Unterarmcomputer ziehen und nicht umfängliche Leporello-Papiere alias Fahrgastrechte-Formulare verteilen, die man so dann auszufüllen und mit der Post zu schicken hat. Das sind keine Peanuts, da zahlen wir schon allerhand. Geht's auch ein bisschen genauer? Ja, das könnte man beziffern. Tun Sie aber nicht. Nee, das ist... Geschäftsgeheimnis, wie hoch die Summe ist, die für Verspätungsentschädigungen pro Jahr bei der Deutschen Bahn anfällt. Meine Damen und Herren, zurückkehren bitte. Naja, ich nehme immer, schon seit vielen Jahren, immer einen Zug vorher. Womit denn der Zeitgewinn des ICE wieder null und nichtig wäre? 5 Minuten vor der Zeit ist es Soldatenpünktlichkeit. Und ich bin aber in der Regel eine halbe Stunde bis zu einer Stunde vorher da, weil ich bin lieber früher da als zu spät. Karenzzeiten einzuplanen dauernd, das bin ich bereit für längere Reisen oder für Besuche, aber nicht als Pendler. Wenn ich das jeden Tag mache, dann summiert sich das übers Jahr doch enorm auf. Da verliere ich sozusagen den ganzen Tag oder mehr. Allein dadurch, dass ich die Unpünktlichkeit einspielen muss in meine Planungen. Wenn man in einem großen Orchester spielt, da gibt es eine gewisse Trägheit. Also das gemeinsame Einatmen führt zu einer gewissen Verspätung der Attacke, die sogar zu einem ganz besonders schönen Klang führt. Es passiert sozusagen in einem atmenden Kollektiv einen Moment danach. Und diese Verspätung ist etwas sehr Positives. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Ein zauberhafter Moment, weil im Bruchteil einer Sekunde das Kollektiv gemeinsam entscheidet, jetzt ist der richtige Moment, um diesen Ton zu spielen. Verspätungen sind gewonnene Zeit. Zeit, die nicht eingeplant und also auch nicht verplant ist. Die Flügel des Zeitfensters plötzlich aufgerissen. Ich sitze dann blöd rum. Die 20 Minuten sind vertane Zeit. Ich bin kein Buddhist. Ich kann mich nicht da breit und bräsig auf der Bank am Bahnsteig da hinsetzen. Ach, ist doch eigentlich schön hier, macht ja überhaupt nichts. Ne? Also, so ruhig bin ich nicht und so gottergeben und gelassen. Therapiekonzept für bahngeschädigte Zeitgenossen. Ja, transsibirische Eisenbahn, das sind natürlich Züge, die fahren, sagen wir mal, höchstens zwischen 60 und 80 Stundenkilometer, also man kann auch die Steine mitzählen. Die 9.298 Kilometer von Moskau bis Wladiwostok werden in einer Nettofahrzeit von ca. 160 Stunden zurückgelegt. Durchschnittsgeschwindigkeit also 58 Stundenkilometer. Die Landschaft zieht nicht an einem in Streifen vorbei. War eine Wohltat. Es war auch nicht so dieses hektische Hamsterrad. Wir reisen ja nicht. Wir bewegen uns von A nach B und das möglichst schnell. Aber es heißt ja, Reisen bildet. Man ist nicht gebildet, wenn man von A nach B fährt. Hübsch die Idee, das Flügelrad zurückzudrehen und die Bahn für die Entdeckung der Langsamkeit heranzuziehen. Ruhiges Blut, locker, bleib ruhig. Ruhiges Blut, locker, bleib ruhig, bleib ruhig. Hübsch, aber hoffnungslos. Dergleichen Appelle verhallen selbst bei mir ungehört. Ich finde es einfach wunderbar, an einem Tag von Karlsruhe nach Kiel und wieder zurückfahren zu können, wenn es sein muss. Und manchmal muss es eben sein in diesem Leben. Würde heißen, wir müssen unser Reisebewusstsein zurückfahren, müssen anders leben. Bestechende Moral von der Geschichte. Bis wir aber so weit sind, würde ich einstweilen mit einem anderen Vorschlag zur Güte aufwarten. Abschaffung der Fahrpläne. Die Fahrzeiten sind ab sofort nur noch für den internen Gebrauch, also unterm Siegel dienstlicher Verschwiegenheit zu handeln und werden nicht nach außen kommuniziert. Auch bei rasend schnellen Suchmaschinen regt sich schließlich kein Mensch darüber auf, dass der alles entscheidende Algorithmus strenger Geheimhaltung unterliegt. Choo-choo. Choosing Deutsche Bahn Today. Verspätungsfreuden in ICE. Ein Feature von Ulrich Land. Mit Ulrich Land, Serpil Demirel, Isabel de Mee und Jürgen Franz. Ton und Technik Roland Winger und Andreas Völzing. Regie Tobias Krebs, Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2014.